herzlich willkommen zum Uncast Episode 151. Ha. Abhängen oder raven? Das ist die Frage hier bei der Folge heute. Ja. Thema heute Hangouts im Alltag. Ja. News gibt's en masse. Kurz hier, bevor ich angefangen habe, gab es sogar noch ein paar neue Geräte, die angekündigt wurden. Ja. Und Community-Nachrichten sind auch wieder stark vertreten. Und natürlich auch wieder die App der Woche diesmal. Aber lassen wir anfangen mit dem Thema heute. Hangouts im Alltag, ja, und auch die Frage nach XMPP, warum und was noch funktioniert. Da werde ich auch nochmal darauf zurückkommen. Ja, also jetzt ist ja Hangouts der neue ja, Chat- oder Messaging-Dienst, eben Messaging-Dienst, ja, von Google, schon eine Zeit lang in Funktion und jetzt hat sich so alles normalisiert. Ja, die Benutzung ist auf ein normales, auf einen normalen Vorgang quasi zurückgegangen. Ja, also das ist jetzt eine normale Benutzung bei mir. Und ich denke, da ist es dann an der Zeit, mal das Ganze genauer zu beleuchten. Ja. Und das heißt im Endeffekt, wie schlägt sich Hangout normal oder wie benutzt man es eben normal? Also zunächst mal, Hangouts ist ja von ziemlich überall her erreichbar. Ja. Das heißt vom Chrome Browser als Plugin direkt, dann von der Google Plus Seite, von Android und auch von iOS. Klar, dass natürlich hier im Uncast die Android-Version im Vordergrund steht, aber erstmal im Browser über Google Plus, das ist auf der rechten Seite, ja, dieses Hangouts, was da oben drüber steht, dieses Sprechblasensymbol, ja, mit den Anführungszeichen, ganz, ganz interessant ist das Symbol. Hangouts, den Namen habe ich schon gesagt, finde ich ein bisschen unglücklich, ja. Oft wird gefragt, ja, man kann ja gar nicht mehr sehen, wenn jemand online ist. Das ist aber doof, ja. Gegenüber G-Talk. Ja. Ich hatte es, glaube ich, schon mal angesprochen. Also G-Talk war ja eine reine Chat-Applikation. Und wie ich auch hier von den Benutzern oder von den Hörern im Uncast immer wieder gehört hat, nicht massentauglich. Gut, okay, ich war da zwar anderer Meinung, aber Google hat wohl da auf die Leute gehört und hat jetzt eben ein Messaging-System wie WhatsApp gemacht. Da ist es nicht mehr relevant, ob man, ob jemand online ist oder nicht, sondern hier werden die Nachrichten wie SMS verschickt. Da weiß man auch nicht, ob das, ob der Gegenüber eben jetzt, das Gegenüber eben jetzt das Handy anhat oder nicht. Ja, das ist ein Messaging-System. Die Nachricht wird zugestellt, sobald jemand irgendwo an irgendeinem Gerät sei, hier mit Hangouts verbunden ist. Das heißt, entweder Google Plus, der, das Plugin im Chrome-Browser, auf dem Handy, oder auf dem Tablet und dann kriegt er die Nachricht da zugestellt. Ja. Klar, man kann normal chatten, die Übertragung läuft recht fix, zack, zack, aber man muss immer dabei denken, all das G-Talk ist tot, ja, das hier ist jetzt ein Messaging-System. Klar, ich meine, Kritik ist insofern verständlich, die Leute, die halt vorher, wie ich zum Beispiel, gesagt haben, ja, G-Talk ist ja viel besser als der Kram da mit WhatsApp, G-Talk und Mail, mehr braucht man nicht, ist korrekt, ja. Nur die Masse der Benutzer hat eben hier wohl anders gedacht und darauf hat eben Google reagiert. Ich kann selbst, wie ich jetzt eben nach dieser ganzen Zeit hier festgestellt haben, sind ja wieder schon einige Wochen, benutze ich das ganz normal wie das G-Talk auch, ja, und macht es auch wieder über Mail und so weiter, nur dass eben jetzt eher die Leute einfacher mir zum Beispiel Bilder schicken können, ja, oder auch Videos, Hangouts ist, wie der Name schon vermuten lässt, auch eine Videokonferenz, dass man da machen kann. Und ja, Smileys, wie gesagt, kleine Icons, das ist offenbar sehr, sehr wichtig. Für mich tatsächlich sehr wichtig. Ja, ich finde das sehr gut. Ich nutze es auch sehr oft. Ja. Umsetzung ist ganz gut gelungen. Also man kann nicht direkt sehen, ob jemand online ist. Man kann aber sehen, ob jemand aktiv ist, ja, auf dem Desktop. Ich rede jetzt erstmal nur vom Desktop. Und zwar, wenn unter dem Avatar-Bild, ja, sowohl bei Gmail, ach, das hatte ich ja ganz vergessen, genau, über Gmail kann man natürlich auch Hangouts nutzen, ja. Unter dem Avatar, wenn dort ein grüner Balken ist, ja, dann bedeutet das aktiv. Das heißt, jemand ist zum Beispiel gerade am Handy und hat das Handy angeschaltet und macht da dran irgendwas, dann ist der Benutzer aktiv. Man sieht aber nicht, ob das Handy jetzt angeschaltet ist oder nicht. Und man kann auch seinen Status ja so nicht mehr verändern. Man kann allerdings sagen, ich möchte jetzt mal hier eine Stunde, 8 Stunden oder 48 Stunden, das kann man auswählen, meine Ruhe haben und kann in dieser Zeit dann sagen, okay, jetzt für 8 Stunden möchte ich keine Benachrichtigung mehr bekommen. Man kriegt die Nachrichten allerdings dann, wenn diese Zeit verstrichen ist, wieder angezeigt. Ja. Auch das geht. Und auch da sieht man wieder, da man den Status nicht ändern kann, dass es kein Chat-System mehr ist, sondern ein Messaging-System, wo es eben unerheblich ist, ob man jetzt gerade verfügbar ist oder nicht. Ja. Wenn man nicht erreicht werden will, kann man hier einfach die Benachrichtigung stumm schalten sozusagen, also hinten anstellen. Beim Handy ist ja genau das Gleiche. Also wenn da eine Nachricht nicht reinkommen soll, dann bleibt eigentlich nur noch das Handy auszuschalten oder einen Flugzeugmodus zu versetzen. Ja. Aber warum sollte man das wollen? Ja, dann schaltet man auf lautlos, fertig, kriegt die Meldung, kann sie dann angucken, wenn man Lust hat drauf. Also das kann man hier auch machen und dann ist alles wieder okay. Auf dem Handy, auf der Android-Version, da ist es dann so, da kann man auch sehen, ob jemand das Handy quasi, naja, ich möchte nicht sagen anhat, aber ob jemand eben eingebucht ist bei Hangouts, ja. Und zwar, es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, das muss man schon sagen. Der Avatar ist auch hier etwas deutlicher. Also die Leute, die inaktiv sind, die Leute, die eben hier nicht verbunden sind, die sind so gräulich, der Avatar, so gräulich überlegt, so, wie soll ich sagen, so, ja, so ein Schleier drüber, ja. Die Leute, die Hangouts auf ihrem Handy aktiv haben oder irgendwo eingeloggt sind am Computer und bereit sind, sozusagen, den Dienst zu nutzen, da ist dann der Avatar klar zu sehen, ja. Das ist es. Deswegen denke ich, ist das schon okay. Es darf oder soll halt eben hier nicht im Vordergrund stehen, wer online ist oder wer nicht online ist, ja, sondern eben man hat seine Kontakte und den Kontakten kann man das schreiben und die Nachricht wird zugestellt. Okay. Ja, also die Android-App an sich ist also so aufgebaut, wenn man also jetzt hier auf Hangouts geht, dann sieht man erstmal in den Hangouts ist die Liste mit den Hangouts, die man mit denen man gechattet hat, also die Leute, mit denen man gechattet hat, und werden dann auch die gesamte Konversation quasi bereitgehalten. Ja, die sieht man da und dann kann also wirklich bis zum Anfang, bis zum allerersten Hangout-Nachricht zurückgehen. Man kann Konversationen natürlich auch archivieren. Ja. Aber die, sagen wir mal so, die wichtigsten Kontakte, ja, die hat man da drauf. Deswegen kann man das wunderbar benutzen, dieser Homescreen, sage ich mal, von Hangouts, für die wichtigsten Kontakte. Einfach diesen Hangout nicht mehr schließen. Das hat keine negativen Auswirkungen, im Gegenteil. Und dann kann man hier die wichtigsten Leute, mit denen man eben schon mal Kontakt hatte, einfach anwählen und dann kommt man sofort in die Konversation rein und kann dann dort sofort wieder schreiben oder Nachrichten oder Bilder verschicken etc. Ja. So, wenn man jetzt hier neue Kontakte anchatten will, dann kann man einmal oben auf dieses Plus gehen, ja, oder einfach von der rechten Seite. Wie gesagt, wenn man direkt in den Homescreen geht und direkt Hangouts aufruft, ansonsten kommt man zu einer anderen Bildschirmmaske, kann man also von rechts so rein ziehen, diesen Bildschirm, ja, und sie dann erstmal auch hier so die wichtigsten Kontakte erstmal oben. Das wird wohl durch einen Algorithmus, mit dem man, also mit den Leuten, die man öfters kontaktiert hat, festgelegt. Und dann unten drunter auch nochmal eine Liste von allen Kontakten, die eben eingetragen sind. Und zwar sowohl auf dem Handy als auch bei Google Plus. Ganz genau. Man kann übrigens sogar mit einem Circle ein Hangout machen. Also wer zum Beispiel bei Google Plus aktiv ist, der kann zum Beispiel sagen, okay, mein Freundes-Circle, Freunde, da mache ich jetzt ein Hangout auf und schicke da die Nachrichten rein. Oder man kann auch ein Hangout aufmachen und bestimmte Personen einladen. Vorsicht allerdings, alle Nachrichten, die in diesem Chat gesprochen wurden oder getippt wurden, die sieht auch derjenige, der dann eingeladen wurde. Also wer vorher hetzt über einen Bekannten und ihn dann reinlädt, das ist äußerst übel. Da kann er nämlich auch sehen, was man vorher über ihn gehetzt hat, als er noch nicht drin war. Also aufpassen. Gut, so kann man also nicht nur eben Person-zu-Person Chats machen, sondern eben auch richtige Gruppen-Chats und eben das Ganze auch mit Video und wie gesagt, Bilder und so weiter eben auch übertragen. Also die Android-App ist eigentlich relativ gut gelungen, finde ich. Ja. Auch hier gibt es die Möglichkeit dann zu sagen, nee, also für jetzt einen gewissen Zeitraum möchte ich keine Notifications bekommen, ja, Benachrichtigungen, und dann geht das eben auch. Ja, und da muss ich dann eben wieder sagen, warum muss man die Telefonnummer angeben? Ja, das haben sich viele gefragt. Es ist schon jetzt wieder eine Woche bekannt, dass Hangouts, und das wurde ja oft kritisiert, auch dann SMS ermöglicht, dass eben auch Hangout-Nachrichten an Leute geschrieben werden können, die kein Smartphone haben, per SMS. Ich, wie gesagt, hoffe, dass man die Funktion, wenn die dann nachgerüstet wird, auch ausschalten kann. Das will ich nämlich auf keinen Fall. Auch nicht das Versehen, mich auszudenken, wenn ich da was schreibe und laber hier belangloser Müll und kriege nicht mit, dass der momentan, was weiß ich, vielleicht sein Smartphone nicht aktiv hat und ein normales Handy benutzt, und da schickt mir das Ganze als SMS raus. Niemals, ja. SMS ist tot. Aber trotzdem für die Leute, die es offenbar unbedingt haben wollen, ja, vielleicht war es auch nur irgendwie sowas wie, ja, iMessage kann das, jetzt kann das Hangouts nicht, oh lame, fail. Ja. Gut, jetzt kann dann Hangouts irgendwann dann auch das, was iMessage kann und nicht benutzt wird. Okay? Gut. Ja, richtig sarkastisch, ja. Aber gut, ich sehe das halt vielleicht ein bisschen anders. Übrigens, Hangout im Alltag, ganz klar auch, es hat Auswirkungen gezeigt. Bisher hatte ich einen einzigen Bekannten, der sich geweigert hat, G-Talk zu benutzen, ja, oder mehr oder minder. Ja, es hat eben nicht so rund, es funktioniert bei ihm, ja. War wohl mal wieder ein HTC Sense-Problem. Die G-Talk-Applikation hat sich einfach nicht öffnen lassen, ja, dann haben wir einiges veranstaltet, inklusive Werksreset, bis es mal wieder funktioniert hat. Nach einer Zeit lang hat es wieder nicht mehr funktioniert. Offenbar ist es jetzt mit Hangouts besser. Nach dem Update konnte auch er das nutzen, und siehe da, jetzt sind alle meine Bekannten umgeswitcht auf Hangouts. Und das heißt, da ist auf jeden Fall schon zu spüren, dass jetzt die Akzeptanz höher wird, weil offenbar eben dieses Chat-Applikations-Flair ist da einfach weg, ja. Und man hat eben seine Kontakte von Google Plus gleich mit drin, ja. Also wenn jemand zum Beispiel seine Bekannten auf Google Plus hat, dann muss er gar nichts mehr tun, die sind einfach da drin. Man kann übrigens sogar die Telefonnummer eingeben von jemand, wenn die dann im Telefonbuch gespeichert ist, handelt das Gerät dann entsprechend das Ganze. Für Hangouts braucht man keinen Google Plus Account. Ja, man kann allerdings dann einige Funktionen wie zum Beispiel Gruppenchats und so weiter nicht nutzen, Aber man kann von Person zu Person chatten oder Nachrichten hin und her schreiben. Da reicht zum Beispiel auch ein Gmail-Account. Ja. Also das ist auch wichtig zu wissen. Was auch noch für große Aufregung sorgte, ist der XMPP-Standard, ja, der offenbar von Google mit dem neuen Hangouts gechast wurde. Ja. Es ist so, Hangouts unterstützt XMPP noch, aber nicht mehr serverübergreifend. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel mit einem Desktop-Client, ja, sei, zum Beispiel nehme ich mal Pidgin oder Empathy, ja, unter Linux, die können sich nach wie vor mit Hangouts verbinden. Ja, das läuft ganz normal weiter. Und somit kann man auch mit diesen Clients chatten. Also mit diesen Programmen chatten. Ja. Was nicht mehr geht, ist, dass wenn zum Beispiel jemand von dem XMPP-Server oder Jabber-Server, was weiß ich, xyz.com, ja, wenn da jetzt jemand einen Account hat, der kann weder Nachrichten empfangen noch Nachrichten schicken an dieses Hangout-System. Ich kann da schon gewisserweise den Frust von den Leuten verstehen, die eben vorher Gtalk benutzt haben als Jabber System, als XMPP-Chat-Client, ja. Aber es ist eben genauso, wie eben auch Google durchblicken ließ, in einer Stellungnahme dazu. Es tut mir wirklich leid für die 20.000 Leute oder so, ja, auf der Welt, die das gemacht haben. Und das Thema ist halt Masse, ja, Masse. Das war vielleicht ein Grund, warum sich eben Gtalk nicht so durchgesetzt hat wie WhatsApp, ja. Und Google hat da klipp und klar auch gesagt, XMPP wurde von der Industrie sitzen gelassen, ja, auch von dieser Open Source Gemeinde, ja, nicht weiter gepusht. Ist leider oft ein Problem, ja. Man hat ein gutes funktionierendes System, wie eben XMPP, das war gut und hat funktioniert vor 10 Jahren. Nein, ich kann es nicht mehr. Aber es war gut und hat funktioniert, ja. Nur die technische Entwicklung und die Ansprüche von den Benutzern, vor allem von den Normalbenutzern, ja, sind eben da deutlich gestiegen. Und es gab keine einheitlichen Standards für Video, Audio und für Bilderübertragung. Und dann kamen eben so Firmen wie WhatsApp, ja, wo jetzt genau wie bei Hangouts im Hintergrund übrigens auch XMPP läuft, und genau wie bei Hangouts läuft immer noch im Hintergrund XMPP, nur dass keine Serververbindung mehr stattfinden auf Drittserver. Ja. Und dann kamen eben diese Firmen und haben dann den Markt abgegrast. Und jetzt ist WhatsApp die meistgenutzte Chat-App noch. Und trotz allen Unkenrufen zum Trotz, ja, und ich kann die Leute verstehen, die sich vor allem eben auch sicherheitstechnisch Gedanken machen, ja, nur das fällt eben bei Hangouts weg. Und diese Unsicherheit, sage ich mal, ja, wo wandern meine Daten hin? Hier weiß man es, nämlich zu Google. Ja. Man weiß, dass was Google mit den Daten macht. Dafür gibt es ganz klare Richtlinien, ja, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, ja, in den Terms of Service. Und da steht das drin. Und man weiß vor allem, wer Google ist. Ja, im Gegensatz zu den WhatsApp-Entwicklern. Ja. Mittlerweile ist ja bei einigen Berichten der Namen, bei TechCrunch zum Beispiel mal aufgetaucht, von dem Entwickler vorher hat man immer den Namen gekannt. Impressum gibt es immer noch nicht auf der Webseite, von dem für ein Unternehmen, sage ich mal, oder was heißt Unternehmen, für zwei Leute, ja, die hier Millionen und Abermillionen Nutzer haben und deren ihr Kommunikationsverkehr abwickeln, ja, ist es schon extrem bedenklich und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie man das machen kann. Ja. Also war mir immer sehr, sehr suspekt. Aber gut, man hat eben gesehen, dass das offenbar für die normalen Benutzer nicht so die große Rolle spielt. Die wollen Bilder, Video in ihren Chats haben und lustige Smileys, ja. Das ist es. Das ist das Rezept. Das wollen die Leute, die interessieren sich nicht für alle anderen Sachen, ja. Und jetzt kommt natürlich Google. Was will Google in Zukunft machen? Für 20.000 GTalk-Nutzer weitermachen, ja. Froh sind das, oder die eben dann mit anderen Java-Server kommunizieren können, gut. Ja, oder wollen sie eben den Massenmarkt abdecken, dass nicht den Zugriff verpassen auf andere, oder wenn jetzt eben das Messaging-Dienst weiter fortschreiten, es wird weiter fortschreiten, ja, da verlieren die komplett den Anschluss. Ja. Es ist ja jetzt schon eigentlich schon fast nach 12, ja. Man sagt immer 5 vor 12, aber hier ist es schon fast nach 12, dass jetzt Google das Hangout rausgebracht hat und trotzdem super Hangouts, ja, was mir sehr gut gefällt, wird Google dann noch ziemlich schwer haben, hier einen Kuchen wieder abzukriegen vom Messaging-Markt, ja, und hätten die das jetzt nicht gemacht, dann hätten sie den Messaging-Markt komplett abgeschrieben, ja, das war die einzige Möglichkeit, das zu machen. Und die XMPP, die Open-Source-Gemeinde, muss ich da, und ich bin großer Open-Source-Fan, ja, und mir wäre es viel lieber gewesen, wenn XMPP weiterhin der Standard bei Google geblieben wäre, ja, aber da muss ich die XMPP-Gemeinde und die Open-Source-Gemeinde inklusive mir mal an die eigene Nase fassen, ja, und überlegen, ob man da nicht vielleicht doch gepennt hat, ja, und die technische Entwicklung einfach mal ignoriert hat. Ein funktionierendes System ist ja schön gut, nur die Benutzer wollen eben auch zeitgemäß was machen. Ja. Und klar werden die Hardcore-User, die GTalk benutzt haben, da ziemlich sauer sein. Die werden auch, ich glaube, die werden größtenteils Hangouts nicht als Ersatz dafür nutzen. Ja. Können die gar nicht. Aber für die gibt's ja immerhin noch andere Möglichkeiten. Ein Java-Server ist leicht gefunden, XMPP-Server. Damit kann man dann in Pidgin beispielsweise eintragen, weil ich sag mal, viele von diesen Hardcore-Usern, die haben ja einen Client laufen und gehen nicht übers Gmail oder so. Ja. Und die können dann in ihrem Pidgin Hangouts ganz normal wie immer benutzen und zusätzlich eben ein anderer Server eintragen, einen Java-Server, da gibt es sehr viele öffentliche, wo man kostenlos einfach einen Account erstellen kann und hat dann einen Java-Account, XMPP, und dann fährt man eben zweigleisig, ja, für die Hardcore-User. Klar, warum auch nicht? Diese Clients gibt es übrigens auch für Android, diese Multi-Clients, und die laufen auch nach wie vor mit Hangouts, wie gesagt. Kein Problem. Trillion und so weiter, das war die bange Frage, läuft das noch? Ja, es läuft. Und die anderen Messenger, man kann alles noch nutzen. IM Plus ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja. Und da kann man dann eben auch weiterhin XMPP nutzen. Okay, also ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht in die Sache gebracht. Vor allem soll das auch zeigen, dass XMPP für die normalen Nutzer uninteressant sind. Man hört jetzt oft in der Presse, wenn dann auf NTV steht, Google kehrt dem offenen XMPP-Standard den Rücken. Als ob die NTV vorher jemals sich darum gekümmert hätten, ob da XMPP benutzt wird oder nicht. Das ist vollkommen egal gewesen. Ja, jetzt konnten sie aber was Negatives schreiben, so unter dem Motto, oh, ja, seht ihr, Google tut dem Open-Source-Gedanken den Rücken kehren und startet jetzt was Proprietäres. Ja, ich meine, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, nur warum wurde das getan, ja, und für was wurde das getan. Und dann sieht man eben doch ganz schnell, dass Google kaum eine andere Wahl hatte. Wenn Google jetzt eine riesen Aktion gestartet hätte, um XMPP für ihre Zwecke anzupassen, dann wäre auch wieder die, sagen wir mal, Kacke am Dampfen gewesen, ja, weil dann nämlich viele sich auf den Schlips getreten fühlen würden und dann sagen, ja, Google möchte jetzt den XMPP-Standard hier kaputt machen oder sonst irgendwas, ja. Und es gab ja auch Versuche von Google, aber die wurden alle abgeschmettert, weil sie von anderen nicht implementiert wurden, ja, von anderen Open-Source-Programmierern, weil es ja das böse Google ist. Ja, was bleibt einem da noch übrig, als jetzt hier Nägel mit Köpfen zu machen? Vielleicht kann ja irgendwie Google und die XMPP-Gemeinde sich irgendwann nochmal arrangieren, ja, arrangieren, wenn jetzt die sagen zum Beispiel, ja hier, wir erweitern XMPP mit den Funktionen und hier ist eine Schnittstelle und jetzt können wir loslegen und vielleicht wird das ja noch was. Aber momentan ist es eben genauso. XMPP wird unterstützt, aber nur noch auf lokaler Ebene, keine XMPP-Server von Dritten über den Google-Server. Das ist es. Okay, also dann komme ich jetzt zu den News. Ja, und da haben wir einiges. HTC One ohne Sense, aber mit Beats Audio. Das ist doch mal der Hammer. Wer hätte das gedacht? Ja, ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, die Hölle ist zugefroren und es war wohl noch nicht kalt genug, da wurde es nochmal vereist, ja, mit dem Samsung Galaxy S4, das rauskam, und dann noch das HTC One, wird die Google Edition genannt, ist nicht der offizielle Name, ja, eben mit einem Vanilla UI Android, ja, ich sag jetzt richtig einfach mal, Stock Android ist nicht hundertprozentig, weil HTC hat schon so weit gedacht, beziehungsweise Google, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel die Lautsprecher, die eingebaut sind, dieses Beats-System, das wird zum Beispiel auch unterstützt mit diesem, in Anführungszeichen, Stock-Android. Ja? Also das, was im Hintergrund, die Treiber und so weiter, die benötigt wurden für die spezielle HTC-Hardware, die sind vorhanden, ja? Nur eben die Oberfläche ist da und es gibt keine spezifischen Apps mehr von HTC da drauf, also nichts mehr mit Sense und nichts mehr mit den ganzen Bloatware, die jede Menge Speicher verbraucht haben, wie eben auch bei dem Samsung Galaxy S4. Dann hat man was, ich weiß nicht genaue Zahlen, aber wie gesagt, von der 16 GB Version beim Galaxy S4 hat man noch 8,8 GB frei gehabt, lachhaft, ja. Vielleicht sind es jetzt sogar mal wieder 12 GB, das man frei hat, bei der Stock Android Version, oder eben wie gesagt, dieses Vanilla Android UI Version, wo die ganze Bloatware eben fehlt. Also, HTC One hier einen riesen Schritt nach vorne gemacht und zeigt auch, dass eben Beats und so weiter trotzdem noch installiert oder unterstützt wird. Somit braucht man auch keine große Angst zu haben wegen der Kamera, wobei ich bei der Kamera mit diesen 4 Megapixel-Ultrapixel-Dings da eh der Meinung bin, dass das auf Hardware-Basis passiert und dass im Prinzip der CCD dann die Daten an die Kamera schon in der richtigen Form meldet, sodass da softwaremäßig kaum was anderes drauf muss. Ja. So ist das. Gut. Das Galaxy S4 Mini ist auch aufgetaucht. Ja. Und zwar wurde es auf dem Video eingefangen. Ja, was ist es? S4 Mini, ein abgespecktes, kleineres S4, ja, mit 4,3 Zoll Display, ja, und etwas schwächerer CPU, eine Dual-Core CPU statt Quad-Core beziehungsweise Octa-Core-Version. Und statt einer 13-Megapixel-Kamera eben eine 8-Megapixel-Kamera, hat man wohl nicht mehr genug Platz gehabt im Gehäuse für den anderen Chip. Und ja, Preise kann ich jetzt noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Erfahrungsgemäß die Mini-Version halt deutlich günstiger als die großen Versionen. Ob das so das richtig ist, das muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, es wird hauptsächlich darum gehen, dass eben 4,3 Zoll Display dann ist, statt so ein großes 5-Zoll-Gerät für die Leute, die eben nicht so große Displays mögen. Und ja, ob da dann der Dual-Core, ich glaube mit 1,7 GHz ist da getaktet, ob der dann da auch reicht, ich weiß es nicht genau, es wird sich dann zeigen in den Benchmarks. Er muss halt immer so, ganz so viel Pixel rumschieben, wie eben dann auf dem 5-Zoll-Display, aber okay, gut. Mal schauen. Aber auf jeden Fall kommt das Galaxy S4 Mini definitiv. Motorola hat auch das Moto X bestätigt, das was früher mal als X-Phone hier ständig durch die Medien geisterte, das wird als Moto X herauskommen und das ist jetzt also definitiv, steht das fest, ja, wann das noch nicht, aber man darf sehr gespannt sein und das ist auf jeden Fall das erste Motorola-Telefon, wo eben schon der Einfluss Google zu spüren ist, ja. Und ich denke mal, das wird auch ein interessantes Gerät werden. Und vielleicht haben ja Samsung und HTC mit ihren Geräten hier auch gekontert, weil das gilt eigentlich als sicher, dass das Moto X dann eben auch eine Stock-Android-UI hat. Ja. Und dass da eben die anderen Hersteller jetzt nicht da im Regen stehen gelassen werden. Weil bisher gab es ja nur diese Nexus-Reihe, da konnten sich die Hersteller offenbar damit arrangieren. Und hier ist es eben so, dass jetzt ein normales Telefon kommen soll, das außerhalb von der Nexus-Reihe steht und dann aber eben die Original-Android-UI drauf hat. Ja. Also für mich ist das hier jetzt wirklich, da gehen Träume in Erfüllung. Ja. Ich habe jetzt richtig Auswahl, weil definitiv eins steht fest, es kommt für mich nur ein Stock-UI-Android-Gerät in Frage. Ich möchte richtiges Android haben und nicht irgendwie ein Gerät, das auf Android basiert. Ja, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Das heißt, irgendwann werde ich hier jetzt ein S4, ein HTC One und ein Moto X zur Auswahl haben und noch das aktuelle Nexus-Gerät dann. Also langsam wird es richtig spannend. Ja, cool. Ja, Stock-Android is back. Cool. Ja. Wahnsinn. Und was noch? Ja, es gibt ein Update. Google Kalender, kleines Update, aber große Wirkung. Man kann jetzt auch die Farben des Kalenders verändern in der Android-App. Die Auswahl von Datum und vor allem von der Uhrzeit ist jetzt wesentlich schöner gestaltet. Ja, kann man richtig schön da jetzt agieren. Zum Beispiel mit so einem Zeiger, ja, den man dann einfach bewegen kann. Tolle Sache. Auch die Wiederholungen ist jetzt viel, ja, ich würde mal sagen, viel einfacher zu machen, viel schöner, deutlicher zu sehen, ja, klarer ist die UI etwas geworden bei diesen Sachen. Ansonsten hat sich aber nichts großartig geändert. Also die normalen Sachen außerhalb von diesen neuen Funktionen, die jetzt hier hinzugefügt wurden, bleiben eigentlich dann gleich. Ja. Dann gibt es noch Gmail. Ja, Gmail App Update ist im Anmarsch auf Android. Der Gmail Desktop ist ja bereits umgestellt worden. Was hat sich geändert? Es gibt jetzt Tabs. Es gibt kein großes Design, keine große Designänderung, keine Angst. Ja, es gibt oben jetzt Tabs. Wenn man das aktiviert, dann kann man hier Moment, ich schon mal gerade mal die Maske auf, raus hier. So, genau. Ja, da gibt es nämlich jetzt ein Primary-Tab. Da kommen die ganzen wichtigen Nachrichten rein und Nachrichten von Leuten, die in der Kontaktliste stehen und normalen Personen. Ja. Social-Tab, da kommen die Mails und Notifications rein von zum Beispiel Twitter, Facebook, Google Plus und so weiter. Promotions, da kommen Newsletter an, die man zum Beispiel abonniert hat. Ja. Und ähnliches oder Angebote von Firmen. Ja, Amazon geht zum Beispiel auch da rein. Updates, da kommen wichtige Sachen rein, wie zum Beispiel Bestellungen, ja, Updates zu Bestellungen, also diese Bestellbestätigungen, wo da kommen und dann Versandbestätigungen und hin und her, ja, und auch Rechnungen und so weiter gehen da rein in dieses Tab. Und ein Forum-Tab, Forums. Dort werden dann eben Nachrichten, wie man sich vorstellen kann, aus Foren, ja, Mails zum Beispiel von Foren rein gepostet oder auch von Google Groups. Ja. Man darf das nicht verwechseln mit Labels. Also mit den Labels hat es nichts zu tun. Die bleiben auch nach wie vor aktiv und man kann eben auch die Inbox komplett überspringen, wenn man so ein Label festgelegt hat, ohne dass die in irgendeinen Tab eingeordnet werden. Wer das machen will, kann rechts bei Google Plus oben in der Leiste oben kann man dort auf dieses Zahnrad-Icon gehen, ja, und dort dann Configure Inbox wählen. Mittlerweile dürfte es, glaube ich, auch bei deutschen Accounts, also bei deutschsprachigen Accounts freigeschaltet sein. Am Anfang war es wohl nur für Englisch, für US-Englisch Accounts, ja. Und mir gefällt es sehr gut, es ist ziemlich effektiv. Und das kommt jetzt auch, diese Unterteilung kommt jetzt auch auf die Android-App, so dass man auch dort erstmal eine Vorsortierung bekommt, die automatisch ist und die auch sehr gut funktioniert. Den Filter kann man natürlich, was das Filter, diese Tabs kann man trainieren, ja, indem man, wenn wirklich mal eine Nachricht reinkommt, die man aber gerne im anderen Tab hätte, kann man sagen Move to und dann eben zu dem anderen Tab und schon werden nachfolgende Nachrichten derselben Art in diesen Tab reingelegt oder von demselben Absender. So. Damit hat man noch zusätzliches Instrument, was gerade im Mobilbereich sehr, sehr nützlich ist, dass man die wichtigsten Nachrichten erstmal rausfiltern kann, ja, beziehungsweise unterscheiden kann. Man will vielleicht Promotions nicht unbedingt unterwegs am Handy lesen, ja, dann sollen die weg sein aus der Inbox, ja. Und deswegen kann man dann sagen, okay, die Primary Inbox, die soll erstmal angezeigt werden, wenn ich das Gmail öffne, zack. Und da werden nur die ganz wichtigen Nachrichten erstmal angezeigt. Dann kann man, wenn man möchte, eben auch die Tabs dann auswählen, Social Promotion, Updates und so weiter, und kann dann eben in diesen Tab da reinspringen und das dann auch sehen. Kein Problem. Nur ich find's gut, dass man hier auch wieder diesen ganzen Kram da ein bisschen vorsortiert bekommt. Ja, man kann's alles manuell mit Filtern machen, ganz klar, aber wenn man zum Beispiel irgendwo anders wieder neu anmeldet, muss man auch wieder ein neuer Filter machen für das dann. Ja, also hier Twitter, Facebook, so Google Plus, jetzt kommt vielleicht irgendwas anderes noch dazu. Ja, was weiß ich jetzt, Identica wechselt ja den Server, wie heißen die jetzt nochmal? Egal, weiß ich nicht. Und jetzt schicken die eben die Nachrichten raus und die würden dann wieder in der normalen Mailbox landen, wenn ich die Filter vorher gesetzt hätte. So erkennt Google, ja, dass es auch vom Social Network kommt in den Social Tab rein, ohne dass man das gleich von Anfang an hier so ein Filter einrichten muss. Also ich habe bei mir fast alle Filter gelöscht. Ich habe sehr viele Filter gehabt und es funktioniert wirklich wunderbar. Also Respekt, ich muss nur immer wieder sagen, der Algorithmus ist schon fast so eine Zauberei. Ja, kein Wunder, dass da manche Leute Angst haben davor. Auch sehr, sehr gut und aufgewertet ist Google Now übrigens. Erkennt jetzt Musik. Und das heißt, Google Now starten, ja, Spracherkennung aktivieren und dann einfach an den Lautsprecher halten und schon erkennt hier Google Now, das ist Musik und sucht den entsprechenden Musiktitel, sofern vorhanden, bei Google Play. Ja, auch das wieder Shazam, tja, gelöscht, brauche ich nicht mehr, sehr schön, haha, wieder Platz auf dem Handy und das brauche ich mittlerweile, ja. Bei den ganzen Updates ist natürlich eins immer schade da, dass die Updates so viel Speicher brauchen. Also mittlerweile haben die Standard-Applikationen von Google so viel Speicher, dass das Handy schon in die Knie geht fast, ja, also ich merke schon, die Zeit des Nexus S geht langsam zur Neige, ja. Jetzt muss man langsam wieder was anders holen, weil das geht einfach nicht mehr. Aber ansonsten sind diese Updates wirklich sehr, sehr toll. Übrigens Google Now, ich weiß nicht, ob es schon aktiviert ist, kann man jetzt auch einen Reminder setzen nach Position. Dafür gab es ja mal Apps, die mehr oder weniger viel Strom gefressen haben. Jetzt läuft es bei Google Now im Hintergrund mit so gut wie kein Strombedarf. Ja? Und zwar, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt dort und dort bin, zum Beispiel, wenn ich am Hauptbahnhof Berlin bin, ja, dann bitte mich erinnern, ja, dass ich mir dort eine Postkarte hole. Ja, nur als Beispiel. Ja. Also, ja, nicht die Postkarte vergessen. Was macht man nämlich? Wenn man eine Erinnerung macht, muss man ja bisher immer nach Zeit sich erinnern lassen. Ja, aber man weiß ja gar nicht 100%, wann genau man jetzt am Bahnhof in Berlin ist. Was ist, wenn der Zug eine halbe Stunde Verspätung hat? Ja, oder, ja gut, früher wäre da wahrscheinlich nicht kommen, das wäre unglaublich. Ja, aber, ja, dann ist die Notification, ist da schon, die Erinnerung ist schon gekommen. Ja, man hat vielleicht gesagt, okay, dismiss, ja, weil man nicht jede 5 Minute gestört werden will mit neuen Alarmen, solange bis der Zug dann endlich angekommen ist. Und dann vergisst man's. Ja. Ist mir schon so oft passiert. Ist so oft passiert. Ja. Ich sag, okay, hier, ja, ich kriege eine Notifikation, ich muss jetzt in die Stadt, muss das und das machen. Okay, dann gehe ich in die Stadt, gehe erst noch auf dem Weg woanders da rein, so, und dann vergesse ich, was ich eigentlich in der Stadt machen wollte. Boop. Ja, es gibt so Leute, die sind zu vergesslich, ja. Die überlegen sich schon wieder neue Themen für den Uncast, ja, und sind total verstreut da, ja. Und da kann man dann sagen, okay, wenn ich mich jetzt dorthin begebe, ja, an einen gewissen Bereich, dann mich dran erinnern, das zu machen. Ja. Und somit, wenn dann der Zug auf dem Bahnhof in Berlin ankommt, dann kommt die Nachricht erst, ja, jetzt bitte das, die Postkarte kaufen. Ja. Egal, wann der Zug ankommt. Ist das nicht der Hammer? Wie gesagt, das gab's schon früher. Diese App gibt's schon relativ lange. Nur ist halt wieder eine Zusatz-App, braucht wieder zusätzlich Strom und Platz. Und das hat man eben jetzt super gut integriert in Google Now. Dann noch eine Meldung, Nexus 5. Ja, es gibt kein Nexus 5 von LG. Ich habe sogar in einem früheren Podcast gesagt, hier in einer früheren Folge, dass es das neue Nexus 5 auch von LG kommt. Und das ist falsch. Es gibt kein Nexus 5 von LG. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Ich kann es wirklich nicht sagen. Das hört sich für mich sehr, sehr seltsam an, ja, weil auch die, so wenn man so zwischen den Zeilen liest, das kann ich mittlerweile ziemlich gut, ja, dann wird eigentlich klar, dass LG nicht mehr den Hauptschwerpunkt auf Android legen will wohl, ja. Sie haben auch klipp und klar gesagt, dass auch andere Systeme dann wohl genutzt werden wollen. Was für Systeme das sind, weiß man nicht. Ja. Und es wurde auch ganz klar gesagt, dass LG keine Pläne hat, Geräte, wie zum Beispiel jetzt Samsung vorgestellt hat mit dem S4, auf den Markt zu bringen. Ja, also das heißt, Geräte, die eben auf Stock Android gehen und ohne eigene UI, und die haben hier auch geschrieben, this has no added value for us without our own skins. Ja, das mag zwar sein, dass es keinen Wert für LG hat ohne die eigenen Skins, also UIs, ja, aber für den Kunden hat es vielleicht einen Sinn, nämlich dass sie eine bessere UI haben, ja, eine Original UI. Und diese ganze Sprache, die hier LG an den Tag legt, lässt eigentlich vermuten, dass es hinter der Kulissen zwischen Google und LG ganz schön gerumpelt hat. Ja? Das ist jetzt eine reine Spekulation, aber wie gesagt, ich bin eigentlich relativ gut zwischen den Zeilen zu lesen. Ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren kaum geirrt, was das angeht. Und das hört sich hier sehr stark danach an, als ob LG und Google sich da ein bisschen in die Haare bekommen haben. Zumal eben, wie gesagt, ursprünglich die Gerüchte ja hießen, und das von Insidern, von Leuten, die eigentlich dabei sein müssen, dass LG, das Nexus 5 auch von LG kommen wird. Und jetzt auf einmal wird es definitiv und kategorisch ausgeschlossen, dass sie nicht an einem Nexus 5 arbeiten. Ja. Und das hört sich so für mich eigentlich so an, als ob LG sagt, nö, also tut mir leid, entweder haben wir hier unseren Kram da drauf, wir wollen kein Android ohne unseren Kram, ja, und dass da dann eben noch hervorgehoben wird, dass eben auch andere Systeme von LG quasi genutzt werden, dann ist es eigentlich für mich klipp und klar, dass da LG und Google sich da hinter den Kulissen heftig gezofft haben. Und wer weiß, vielleicht ist das auch der Grund, warum kein einziges Wort auf der Google I.O. 2013 fiel in Richtung Nexus 5. Ja. Gucken wir mal. Gut, aber ehrlich gesagt, LG, wir haben ja mit dem Nexus 4 zwar ein gutes Gerät gemacht, aber ich glaube kaum, dass Google irgendwie angewiesen ist auf LG. Da lecken sich andere Hersteller schon wieder die alle 10 Finger, um ein neues Nexus-Gerät anzubieten. Aber ich weiß nicht, ob die das so schnell aus den Ärmeln schütteln können. Das könnte natürlich bedeuten, dass sich die Einführung eines Nexus 5 ja, wenn ich da richtig liege, vielleicht doch noch ein bisschen verzögert und dass diese Ankündigung von Samsung S4 darauf hindeutet, dass eben hier geplant wird, in eine andere Richtung zu gehen von Google. Ja. Auch das müssen wir mal abwarten. Und LG ist da offenbar ziemlich sauer darüber. dann noch was anderes, und zwar nochmal zum Fairphone. Also das letzte Mal geguckt, da waren 90% des Ziels erreicht. Ich guck mal, wo es jetzt ist. Wunderbar, 89% des Ziels ist erreicht, ja. 10 Tage, ich ändere das hier gerade mal, 10 Tage ist das Telefon, das Fairphone noch vorbestellbar. Ja. Ich habe letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, wer sich dafür interessiert, bitte schaut da nochmal rein, hört euch das nochmal an. Das Fairphone ist ein guter Ansatz, um eben ein Telefon auf den Markt zu bringen, das möglichst ohne jemanden auszubeuten, möglichst ohne hier die Umwelt unnötig stark zu belasten, ja, verkauft wird. Also quasi ein Telefon, das einem ins Bewusstsein rücken kann, bei dem man auch ein gutes Gefühl haben kann, wenn man es nutzt. Mit Dual-SIM, 8-Megapixel-Kamera, 16 GB interner Speicher, Quad-Core-CPU, Dragon-Tail-Glas und Android 4.2 Jelly Bean, ja, ist das ein gutes Gerät. Und wie gesagt, 89% ist erreicht. Was hat es damit auf sich mit dieser Aussage? Das Telefon kann quasi nur dann gebaut werden, wenn die 100% erreicht sind, ja, an Vorbestellungen. 4.480 Geräte wurden bereits bestellt. 10 Tage sind wie gesagt noch Zeit. Und wenn ihr da Informationen haben wollt, guckt mal auf die Seite www.fairphone.com, www.fairphone.com. Das wird auch hier noch verlinkt hier bei mir und dann macht mal die Entscheidung. Ja. Wie steht der Preis? Momentan hat er sich geändert. 325 Euro würde das Teil kosten, inklusive Steuern. Weiß ich allerdings nicht, ob das auch für Europa zählt. Auf jeden Fall bestellbar ist es. Es sieht wirklich auch gut aus. Ja, die UI ist nicht meine Sache. Vielleicht ändert sich da hoffentlich noch was. Aber ansonsten sind die Daten für den Preis recht gut. Ja. Es haut einem zwar jetzt nicht so um wie das Nexus 4, aber insgesamt gesehen muss man da schon sagen, dass das auf jeden Fall, sag ich mal, ja, von den, eben wie es der Name sagt, fairer produziert wird, ja, als eben solche Massengeräte wie das Nexus 4, ja, auch wenn Google da immer gern drauf achtet, aber hier, das ist ein ganz anderer Ansatz, ja, da stehen andere Probleme im Vordergrund und deswegen ist es eigentlich das Telefon, das man unterstützen sollte, moralisch, ja. Samsung hat ein neues Galaxy Tab vorgestellt. Das Galaxy Tab 3 10.1 ist angekündigt worden, ja. Riesentrümmer, wie üblich bei 10.1 Geräten. 1,6 GHz Dual-Core CPU, 1 GB Speicher. Mich wundert es, dass hier das Gerät noch ein Dual-Core hat, Dual-Core CPU hat. Das ist sehr, sehr ja, sehr, sehr interessant, ja, aber naja, gut. 16 GB bzw. 32 GB Versionen gibt's und ist auch per MicroSD-Karte erweiterbar. Ja. 1280 mal 800 Punkten Display. Da wird dann auch wahrscheinlich die Dual-Core-CPU ausreichend sein, um flüssig hier Sachen darzustellen. Offenbar hat jetzt Samsung bei dem Tab 3 da nicht auf die Auflösung gehen wollen. Ich glaube, das wird dann fürs Note vorbehalten. um sich da ein bisschen abzusondern, ja. 3-Megapixel-Kamera hinten ist zu wenig, ja, ganz klar. Das ist wirklich zu wenig. Ich meine, die Frage ist natürlich, wer macht mit seinem großen Tablet Bilder, ja. Aber da hätten sie auch Kennedy-Kamera gleich ganz weglassen. Front-Facing-Kamera mit 1,3 Megapixel geht in Ordnung. Ja. Und ja, gut, mehr ist da eigentlich dazu nicht zu sagen. Highlights sind eigentlich da momentan nicht zu sehen, ja, bei dem Tablet. Interessanter hingegen dürfte das Galaxy Tab 3 8.0 sein, das ebenfalls angekündigt wurde. Das hat einen Formfaktor so wie das Samsung Galaxy S4 sieht es aus eigentlich, ja, nur ein bisschen größer halt. Interessant. Und da jetzt auch wieder 1280 mal 800 Bildpunkte LCD Display, aber mit 8 Zoll, ja, da wirkt die Auflösung dann schon interessant. 1,5 GHz Dual-Core CPU, ja, mit 1,5 GB Speicher. Jawohl, 1,5 GB Hauptspeicher. Ebenfalls in 16 und 32 GB Version erhältlich. Android 4.2.2 Jelly Bean ist da drauf. Natürlich mit dem ganzen Touch-Wiz-Krams, ja. Also das ist nicht etwa jetzt, dass Samsung nur noch Stock-Android-Geräte bringt. Nein, um ums Willen. Da ist das S4 immer noch die Ausnahme. Das hier hat wieder einen ganzen Bloatware-Kram drauf. 5-Megapixel-Kamera hinten. Das ist gerade so okay, finde ich. Gerade noch so. Also ja, aber da sieht man, dass auch hier wieder eben gedacht wurde dran, dass vielleicht mit einem 8-Zoll-Tablet doch mehr fotografiert wird als mit einem 10.1-Tablet. Ne? Da ist es auch okay. Nur auch da hätte eine 8-Megapixel-Kamera vielleicht mehr getan. Ja, ja auch 16-32 GB interner Speicher. Auch da Micro-SD-Slot mit bis zu 64 GB übrigens. Ja, das ist eine kleine Besonderheit. Erweiterbar bisher war immer so die 32 GB-Grenze. Gar nicht schlecht. Und bietet ansonsten alles, was man eben so erwarten kann. Das Gerät ist schon eher etwas, was mich interessiert. Ja. Und jetzt müsste man nur noch den Preis wissen. Da steht leider nichts dabei. Wenn es zu einem Kampfpreis kommt, dann könnte das was werden. Ja. Das wäre vielleicht ja, die Alternative zum Handy. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Asus, die hauen hier rein, ja. Die haben ein Transformer Book Trio gezeigt. Und zwar läuft das Ding unter Android und Windows 8 und kann man als normales Android-Tablet nehmen, als Android-Tablet mit Tastatur, so wie man es von den Transformer gewohnt ist, oder als ganz normaler Notebook mit Windows 8 drauf, ja. Als Android kommt Jelly Bean zum Einsatz und läuft dann mit einem Intel Atom Z2580 Prozessor mit 2 GHz. Muss ich sagen, hammerhart für Android diese Leistungsdaten. Ja, ich weiß zwar noch nicht genau, wie die Anpassung an Intel-Prozessoren momentan voranschreitet, ja, aber von den Leistungsdaten her ist das Ding sehr, sehr gut. Ja. Wenn auf Windows geschaltet wird, dann kommt eine i7 4500U Prozessor zum Einsatz von Intel. Und da könnt ihr schon sehen, dass da richtig Power dann dahinter steckt. Ja, also das wird ein heftiger Notebook sein, ja, Ultrabook, ja, mit richtig viel Power und gleichzeitig auch ein Android-Tablet mit richtig viel Power. Hier gibt es auch zwei Speichersysteme. 1 TB Harddisk ist eingebaut und 64 GB Flash-Speicher für Android. Ja. Und auch zwei Batterien sind eingebaut. Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Ne? Eine natürlich in der Tastatur, eine im Tablet selbst, ja, die man dann eben zusammenstecken kann. Und damit wird eben auch gewährleistet, dass nicht hier der Akku zum Beispiel leer gesaugt wird vom Tablet, wenn man auf einmal in den Windows-Modus geht, ja, weil da wird richtig Strom dann gesaugt wegen dem leistungsstarken i7-Prozessor. Ja. Der Preis wurde leider nicht genannt und das dürfte nämlich der Knackpunkt sein. Alles hier deutet darauf hin, dass das Teil extrem teuer wird. Ja, also wirklich, ich meine so richtig teuer. Ja. Ich war kaum eine Prognose abzugeben, aber ich denke, unter 1800 € wird es nichts. Ja. Also die Leistungsdaten, es wird ja nicht gezeigt, gesagt, was für eine Grafikkarte da drin ist, ja. Aber schon unabhängig von der Grafikkarte mit einem i7-Prozessor und so, also das wird happig sein. Das wird happig sein. Ja. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil die Idee ist dann eigentlich gar nicht mal so schlecht. Asus PhonePad Note ist angekündigt worden, ja. Auch hier Asus bringt jetzt dieses PhonePad, ja, wo man jetzt so richtig weiß, ist das jetzt ein Tablet oder ist es ein Telefon? Jedenfalls ist es 6 Zoll. Und die sagen, das ist ein Telefon und Tablet zusammen, ja. Ist auch sehr, sehr interessant. Da habe ich auch schon mit geliebäugelt, ja. Weil, ja, warum nicht, ne? Telefoniere eh kaum. Warum sollte ich eigentlich dann nicht auf sowas umsteigen? Das wäre also für den einen oder anderen eben interessant. Aber hier jetzt auch die neue Version mit einem Stylus, mit einem Stift. Ja, und da wird hier ja doch Samsung relativ heftig kopiert. Nein, kann man ja nicht sagen. Ja. Stylus gibt es ja schon lange vor den Samsung Note-Geräten. Ja, muss man auch sagen. Aber okay. Der Name ist schon ziemlich verdächtig. Asus PhonePad Note nennt sich das Teil. Wenn da nicht mal bei Samsung die Alarmglocken schwingen, ja, vielleicht haben die auch sich schon unterhalten und Samsung hat das okay gegeben. 2 GB Speicher, Hauptspeicher, 8 MP Kamera ist da vorhanden und das Ding hat auch einen Intel-Chip, nämlich einen 1,6 GHz Clover Trail Plus Prozessor. Und damit dürfte auch hier ausreichend Power vorhanden sein für das Gerät. 1080p Auflösung wird das Teil haben, so die Aussage. Und eben auch mit diesem Stift kommen. Ja. Oh, also ja, Asus haut da ganz schön rein. Ja, und muss schon sagen, Hut ab. Nicht schlecht. Kann für Android nur gut sein. GamePop-Spielekonsole, da wurde jetzt ein Preis genannt, und zwar wird die $129 kosten, ja, und das bedeutet, wenn man sich die nicht jetzt schon vorordert, ja, denn man kriegt sie auch kostenlos. Ja, ich habe die schon bestellt. Wenn man die bestellt, kriegt man die Konsole kostenlos. Was zahlt man denn? Genau, nämlich die 6,99 € pro Monat, die der Game Service kostet. Ja. Man muss erst zahlen, wenn die Konsole auch tatsächlich ausgeliefert wird. Und dann hat man eben diesen Service für 6,99 € pro Monat für ein Jahr. Und kann dann, das ist so ein Gaming Flatrate, so viele Spiele spielen, wie man möchte, alles, was im Sortiment ist, sieht auch ganz gut aus mit den Entwicklern. Unter anderem sind damit dabei GamePop, auch IntelliJoy und Com2US. Ja, ist auch da, dürfte für einige was sagen. Die haben nämlich etliche Android-Applikationen bereits im Market natürlich. Und da ist also gewährleistet, dass es genug Stoff gibt. Ja. Wie gesagt, wer sie jetzt vorbestellt noch, weiß nicht, wie lange die Aktion geht, die ist nochmal verlängert worden, war glaube ich nur bis Ende Juni, ist nochmal verlängert worden, der kriegt die Konsole komplett kostenlos zugesandt. Richtig gehört. Ihr kriegt die kostenlos mit einem Controller und der Konsole und hunderte von Spielen, die in dieser Flatrate vorhanden sind, das wird natürlich immer mehr ausgebaut. Und also das könnte ein sehr interessantes Konzept werden. So, dann kommen wir mal zu den Community News. Auch hier geht es nochmal kurz ums Fairphone. Ja. Da hat der Luis geschrieben, der Louis, nicht Luis, Louis. Danke für den schönen Podcast. Höre ich gerne, da meine Mac-Podcasts leider etwas OS-lastig sind. Etwas Kritik allerdings. Der Bericht zum Fairphone hätte gerne etwas substanzieller ausfallen können. Vielleicht wurde 4,3 Zoll gewählt, um A, die Kosten erträglich zu halten und B, um das Telefon handlicher zu machen. Weniger Zoll ist ungleich schlechter. Genau. Seltsam war auch die Anmerkung, dass normale Hersteller nicht so auf ihre Supply Chain und Recycling achten, weil das teuer sei und dann zwei Anzüge später ist das Telefon unglaublich günstig. Wegen der Betrachtung der Supply Chain, das können die Großen sehr gut. Die Frage ist, ob man die Dinge ändern kann und will. In Punkt Recycling ist das schon eher ein Punkt vor dem Hintergrund Schrauben oder Kleben, mal ganz einfach. Sonst freue ich mich auf die nächsten 150 Episoden. Ja, danke für deine Kritik, Louis. Also es ist so, ich habe ja auch im Podcast schon die Aussagen da auch relativiert mit dem 4:3 Zoll Display. Ist halt für mich nun mal kaum was, ja, weil ich möchte schon ein größeres Display haben. Ja. Es ist natürlich so, dass für den Konsumenten halt die Leistungsdaten im Vordergrund stehen. Ja, meistens jedenfalls. Das hier ist ein Moraltelefon, ja. Allerdings, und das habe ich auch immer wieder gesagt, sehr gutes Moraltelefon. Also mehr als andere Versuche in dieser Richtung als gezeigt haben, ja. Also das kann schon richtig mithalten. Ja. Unglaublich günstig ist es nicht. Unglaublich günstig ist zum Beispiel das Nexus 4. Ja. Das ist unglaublich günstig. Es ist aber doch ziemlich günstig, ja. Und das habe ich aber auch so gesagt in dem Podcast. Mit der Supply Chain und den anderen Herstellern, so einfach ist es nicht. Die anderen Hersteller sind eben Großunternehmen, die meistens auch an der Börse notiert sind und die haben Vorstände und Aktionäre. Und denen versuchst du mal zu verklickern, ja, dass wenn auch nur 10 Cent mehr ausgegeben wird durch vielleicht die Einhaltung von irgendwelchen Standards, bei 10 Millionen S4 beispielsweise in nur ein paar Wochen, ja, wenn da nur 10 Cent mehr ausgegeben würde bei der Produktion, dann wäre das für Samsung, ja, 1 Million Euro weniger in den Kassen. Und das sagt mal den Vorstand, das sagt mal den Aktionären. Also da ist natürlich so, die Firma kann das nur deswegen machen, weil sie eben kein großer Konzern ist, weil sie eben keine Aktionäre hat, die jeden Cent zweimal umdrehen. Ja? Und mit 10 Cent ist es halt da auch nicht getan. Das Telefon wäre durchaus wesentlich teurer. Wir können aber auch nicht unbegrenzt das Telefon teurer machen im Verkauf, weil dann eben auch wieder die Zwischenhändler Sturm laufen und natürlich im Endeffekt dann auch die Kunden. Ja? Und der Preisfaktor ist eben wichtig. Klar, das Fairphone ist für die Leute, die etwas bewegen wollen, wie du schon richtig geschrieben hast. Ja. Aber dennoch muss man natürlich darauf hinweisen, warum das gut ist und warum das die Firma machen kann und warum das vielleicht andere Firmen nicht machen kann. Wenn das hier gut ist, wunderbar, Fairphone kaufen, wunderbar, toll. Ja. Aber nicht die anderen Firmen verurteilen, weil sie es nicht machen, weil nämlich dann unter Umständen die Firmen das eben durch ihre Aktionäre und durch die Marktwirtschaft eben so nicht können. Ja. Jedenfalls nicht, um ohne Schaden zu erleiden. Sagen wir mal so. Gut. Dann gibt es noch Bildverbesserung, der Vergleich mit Facebook. Da hat mir, wer war es denn? Jetzt habe ich mir das nicht notiert. Ich glaube, der Robert war es. Genau, von dem haben wir noch was. Der Robert war es. Der hat hier noch einen Vergleich geschickt in einem Blog. Hard Fragmented nennt sich das Blog. Hört sich gut an. Cooler Name. Und zwar die Bearbeitung original, also ohne Bearbeitung, dann die Bearbeitung von Facebook, diese automatische Verbesserung von Facebook und die automatische Verbesserung von Google Plus. Ich sag mal gar nichts, guckt euch das einfach an. Ja, das sind Worte überflüssig, ja. Link ist in den im Begleitartikel hier mit drin. Dann bezahlen im Supermarkt, da hat mir der Stefan was geschrieben. Ja, Stefan, ich habe das auch tatsächlich schon gesehen. Und zwar, Edeka bietet jetzt eine App an für Android, wo man bezahlen kann. Ich war erst Feuer und Flamme, als ich das vor ein paar Wochen hörte. Aber wie der Ablauf dann ist, das ist, naja gut, das ist unter ferner Liefen, würde ich mal sagen. Das ist wie ich das sagen soll. Das ist eigentlich eine Spielerei, ja, die das ganze, den ganzen Ablauf eigentlich noch komplizierter macht. Ja. Also erstmal muss man sich mit der Ausweisnummer und Kontodaten registrieren. Ja, mit der Ausweisnummer. Euer Konto, ja, wird dann eben mit einer Gutschrift freigeschaltet. Das Bankkonto wohlgemerkt. Das dauert dann natürlich etliche Zeit. Ja. Dann gibt's nochmal einen Freischaltcode und der steht dann eben auf dem Kontoauszug. Ja. So, und dann mit diesem Freischaltcode kannst du dann losgehen. Und wie das dann abläuft beim Edeka, also ich glaube, wenn man damit was zahlt, vor allem kleine Beträge, und da drehen die hinten in der Schlange durch. Ja. Die drehen ja schon durch, wenn man was mit EC-Karte zahlt teilweise. Da muss man also hier bezahlen und Coupons, ja, auswählen. Und dann muss man die selbst festgelegte PIN eingeben. Dann erscheint ein Barcode und den muss man dann an der Kasse scannen lassen. Seht ihr, wo das Problem ist? Also, ihr seid jetzt im Edeka. Dann kriegt ihr den Betrag gesagt. Den müsst ihr dann auf eurem Tablet, aus eurem Handy eintippen, ja. Dann wird ein Barcode angezeigt auf dem Display und der an der Kasse, der muss es dann einscannen von diesem Handy. Ja? Und, also die Idee ist so gut, ich würde so gerne mit dem Handy bezahlen, aber das geht schon mal gar nicht. Das geht gar nicht. Und dafür muss ich dann auch noch so eine Freischalt-Tortur über mich ergehen lassen, ja. Also da sieht man ganz klar, dass da noch alles überhaupt nicht ausgereift ist, ja. NFC bezahlen, bitteschön, ja. Das heißt, ich gehe in den Markt, dort liegt ein Lesegerät, ich krieg den Betrag, ja, übermittelt per NFC, ja, auf das Handy, ich muss nichts eintippen, ich leg das einfach drauf, ja, tu höchstens nochmal bestätigen mit ja, zack, und dann wird es bezahlt. So muss es ablaufen. Ja. Und alles andere, das kann man den Leuten hinten dran nicht mehr erklären. Ja. Vor allem, wenn es dann eben Kleinbeträge sind, was offenbar hier auch oft der Fall sein wird. Ja, weil man kann ja wöchentlich sowieso nur bis 250 Euro einkaufen. Also Rieseneinkäufe, ja, kann man da schon geil machen. Deswegen, also, naja. Das soll ein System sein, wo es Kleingeld zu ersetzen ist, aber im Prinzip ist es nicht so optimal. Dennoch danke, dass du das hier nochmal geschickt hast. Ist ja das gar nicht erwähnt, ja? Wenn du das jetzt nochmal hier in der Community hier geschrieben hättest. Und noch was, ein Vergleich mit den verschiedenen Android-Podcasts. Der Rob hat das hier mir per Mail geschickt. Ich habe den Link einfach mal reingesetzt, ja. Und zwar sind da verschiedene Podcast-Lines für Android aufgelistet, um was die können, was die nicht können. Wichtig ist natürlich für den Ancast die Ogwarbis-Unterstützung, ja, und auch für die Rios Wochensicht, ganz klar. Da sind natürlich dann gleich mal ein paar raus. Ja. Aber dennoch eine sehr, sehr schöne Liste, wo ihr mal hier eine Übersicht haben könnt, was die Podcast-Clients denn bieten. So, jetzt, Sendung dauert schon wieder sehr lange. Ich wollte eigentlich heute gar nicht so lange machen. App der Woche, diesmal Greedy Spiders. Ein schönes Spielchen, das auch die grauen Zellen ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Spielprinzip ist einfach, eine Spinne. Muss man daran hindern, die armen Käfer, die in dem Spinnennetz gefangen sind, zu fressen. Ja, also befreit die Käfer. Und deswegen müsst ihr Teile von dem Spinnennetz zerstören. Und zwar so, dass der an keine Fliege oder kein Insekt rankommt. Ja, das hört sich so einfach an. nach wenigen Levels wird es euch gewiss, dass es gar nicht so einfach ist, denn die Spinne sucht sich immer den kürzestmöglichen Weg raus. Und dann seid ihr schnell vor der Situation gelandet, dass ihr keine Möglichkeit mehr habt zu verhindern, dass ein Käfer gefressen wird. Aber das müsst ihr. Ja, es darf kein Käfer gefressen werden. Und das heißt, denken, denken, denken, genau die richtigen Fäden kappen, ja, damit die Spinne nicht ihrem Umtrieb, ja, Folge leisten kann und die armen Insekten vernichten kann. Ja. Ich mag aber eigentlich Spinnen. Ja. Gibt es auch umgekehrt? weiß nicht. Ne? Egal. Okay, also auf jeden Fall, das gibt's als kostenlose Version. Könnt ihr also mal reinschnuppern. Ich habe mal die Vollversion verlinkt. Die kostet 76 Cent. Ja, 76 Cent. Und die ist jeden Cent wert. Wie immer bei der App der Woche, klar. Aber wie gesagt, ihr könnt auch mal reinschnuppern. Es gibt übrigens auch schon Creedy Spiders 2, wenn ihr von dem Creedy Spiders also schon, wenn ihr das durch habt. Ja, wenn ihr das habt, schreibt mir mal, weil das ist wirklich dann genial. Ja, Respekt dann. Und dann könnt ihr euch auch noch das Creedy Spiders 2 antun. Jo, und das war's dann für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenvorschläge, Kritiken habt, dann nur her damit. Google Plus, da findet ihr die Uncast Community. Und ihr könnt auch eine Mail schreiben an rio@thenetcasts.com. Könnt ihr auch, wenn ihr wollt, eigene aufgenommene Beiträge schicken. Die ganzen Links und Informationen, die heute ja besonders wichtig sind, ja, beispielsweise für das Fairphone oder für die Bildverbesserungsvergleich oder den Vergleich mit der Podcast-Line. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com und da bitte ich immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com mit S hinten dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!